Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Telefon-Talkshow-Woche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute Nacht wieder wie immer montags eine freie Themennacht, eine offene Telefon-Talkshow. Wenn ihr mit mir reden wollt, könnt ihr das gerne tun, jetzt live hier in dieser Sendung. Ihr müsst einfach nur anrufen. 0800 5678 111, das ist die Telefonnummer, und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, das ist der Heinz. Und der ist 58 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Heinz. Was ist dein Thema? Ach, mein Thema ist Christoph Daum und Bayern München, der Uli Hoeneß. Ja. Und zwar folgendes, was da jetzt abläuft zur Zeit, ne? Ist eine ganz schmierige Schlammschlacht. Erstmal, weißt du, was meine Meinung ist? Der Uli Hoeneß, der wollte, ist kein Bundestrainer geworden, und deshalb macht er den Hönster fertig, mitsamt den Beckenbauer. Ich meine, auch wenn Bayern München nicht gewinnen können, dann sind... Also ich will dir sagen, ich finde eine ganz komische Vorgehensweise, dass Herr Daum seine Unschuld jetzt beweisen muss. Eigentlich geht das ja in unserem Rechtssystem genau andersrum. Normalerweise müsste Hoeneß praktisch die Fakten auf den Tisch legen. Also, dass dieser Mann jetzt gezwungen quasi ist, seine Haare abschneiden zu lassen, das hat er ja bereits getan, um die untersuchen zu lassen, finde ich eigentlich ein Unding. Ja, normalerweise müsste Uli Hoeneß die Fakten jetzt auf den Tisch legen, ne? Ja. Glaubst du denn, ich gehe davon aus, dass Daum eine weiße Weste hat? Ich auch. Und wenn das nun letztendlich dann auch wissenschaftlich belegt ist und er würde Bundestrainer, glaubst du, dass er unbefangen mit Meyer Vorfelder und mit Beckenbauer zusammenarbeiten kann? Stimmt nicht. Ich glaube es auch nicht. Das bleibt irgendwas, ist ein fader Nachgeschmack irgendwie. Also heute in den Nachrichtensendungen haben sich die beiden ja geäußert. Ja. Der Beckenbauer und der Meyer Vorfelder. Und das war nicht gerade sehr pro Daum. Nein. Also man fühlte schon die Distanz, die sie zu ihm irgendwie aufbauen wollen. Aber Domian, pass mal, wenn der Egidius Braun dort da wäre, der ist ja leider krank, dann lief die Sache anders. Der hätte sie nämlich voll reingehängt. Kann sein. Ich sage, Meyer Vorfelder, der ist für mich kein Präsident oder kein angehender Präsident, nicht? Auch kein Beckenbauer. Also du bist richtiger Fußballfan. Ja, sicher. Mainz 1 packt die Schalke, ne? Aber trotzdem, geht das echt auf den Geist. Ich bin ja nur kein Fußballfreak, aber diese Sache verfolge ich auch und denke, was für eine gemeine Schlammschlacht da abgeht und wie der Ruf dieses Mannes beschädigt wird. Aber wenn das so ist, dass der Christoph Daum, wie du so schon gesagt hast, reine Weste hat, ne? Dann müsste der Hoeneß mitsamt dem Beckenbauer doch praktisch ab in die Wüste gehen. Was glaubst du denn, warum Hoeneß so gegen Daum schießt? Warum? Ja, ich meine, also praktisch weil die Leverkusener praktisch ein Verein sind, praktisch ohne Schlagzeilen, ne, oder ohne Negativschlagzeilen, weil bei München kommt da ewig Negativschlagzeilen raus. Es kann aber auch sein, dass Hoeneß letztendlich nicht einen so starken Bundestrainer haben möchte, weil Daum letztendlich genau das machen wird, was er für richtig hält. Ja, und den kann man nicht bequatschen. Weil sie in Hoeneß dann durch Kräfte auf den Finger gucken würden. Zum Beispiel, ja. Ja? Mhm. Aber nee, das... Also ihr, die Fußballfans, steht der ganzen Sache ja hilflos gegenüber im Moment. Ne? Man kann das ja alles nur verfolgen und zugucken, wie sich die ganze Geschichte entwickelt. Man kann ja nichts tun selbst. Will er morgen Uli Hoeneß auch an die Presse gehen? Will er praktisch eine Pressekonferenz halten und bin ich gespannt, was er da wieder vom Leder abzieht? Mhm. Also von deiner Seite aus klares Statement, das ist eine Schlammschlacht. Ja. Daum ist in Ordnung, deiner Auffassung nach, und du hältst auch den Daum für einen tollen Bundestrainer. Auf jeden Fall. Ja. Mitsamt der ganze Forst auch der Rainer Kallmund. Ich bin ein ganz top Verein bei Leverkusen. Findest du den Daum noch besser als Tante Käthe? Zur Zeit jetzt, ne? Finde ich den Füller besser. Jetzt hat er drei, vier Siege jetzt eingefahren. Man muss abwarten jetzt. Ist vielleicht auch ein bisschen Zufall, ne? Im Moment. Oder glückliche Umstände, sagen wir es so. Ah, oh, genau. Ja. Okay, eine klare Aussage von Heinz, der Schalke-Fan ist, ne? So war's. Okay. Okay. Auf Wiederhören, Heinz. Schönen Dank, alles Gute für deine Sendung. Ich danke dir herzlich. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr euch mit mir auch unterhalten wollt, egal über was, nicht zu detailliert bitte über Fußball, aber über alles Mögliche, von mir ist auch über Fußball, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Beides sind kostenfreie Nummern. Jetzt habe ich einen Namensvetter, der zwei, drei Jahre älter ist als ich, 65 Jahre alt, der Jürgen, hallo. Hallo. Hallo Jürgen, was ist dein Thema? Ja, mein Herr, erst möchte ich mal Kritik bei dir loslassen. Bitte. Du trinkst immer noch aus der Flasche. Ich habe eine Sendung gesehen, da war Hans Meiser bei dir zu Gast. Ja. Aus dem Glas getrunken. Ja, wenn Gäste hier sind, traue ich mich das nicht. Aber wenn ich so alleine bin, mache ich mir das so nett, gemütlich hier in meinem kleinen Studio. Und so war es vor 5 Jahren. Und da ich ein Traditionalist manchmal bin, denke ich, bleibst du bei der Wasserflasche. Ja. Also hier wäre lieber, wenn ich ein Glas nehme oder eine Tasse oder so. Mhm. Mhm. Na gut, ich überlege mir das mal. Ja, ja. Jetzt zu meinem Thema. Bitte. Mein Sohn sitzt im Knast. Mhm. Er hat eine Sparkasse überfallen. Wann war das? Ungefähr vor 6 Wochen. Und er sitzt jetzt in U-Haft? Er sitzt jetzt in U-Haft. Hat man ihn, wann hat man ihn gepackt? Während des Überfalls noch? Nein, nein, der ist da hier reingegangen, also das habe ich erst später mal alles erfahren, nicht? Und 10 Minuten, eine Viertelstunde später haben sie ihn gehabt. Unmittelbar, wo er hergelaufen ist, hier waren Streifenwagen, mhm, und die haben ihn sofort erkannt, er hatte da eine Jacke oder ein Hemd an mit, mhm, mit der Kapuze. Wie viel Geld hat er erbeutet? Ja, das habe ich von ihm selber erfahren, da stand nicht in der Zeitung, hier, er wollte eine 5-stellige Summe haben, er hatte 24.000 Mark erbeutet. Ist ja nicht dolle, ne? Nein. Für einen Banküberfall. Ist dein Sohn zum ersten Mal auffällig gewesen? Nein, der ist schon bei mir auffällig gewesen. Also mein Sohn kommt auf Deutsch gesagt aus dem goldenen Käfig. Mhm. Ich kann dir sagen, ich bin Bergmann gewesen. Mhm. Ich habe alles erreicht, was es im Leben zu erreichen gibt. Und hast alles für den... Ich habe keine Schulden, ich habe ein eigenes Haus, mhm, ich habe ein großes Reisemobil, mhm, ich habe einen Geländewagen, ich habe alles. Ich habe ihm Autos gekauft, ich habe ihm eine Wohnungseinrichtung gekauft, alles. Das heißt, du hast für den Jungen alles gemacht? Alles gemacht. Wie alt ist der Sohn jetzt? Der ist jetzt 30 geworden. Saß er schon mal im Gefängnis früher? Ja, der hatte, wie er mich bestohlen hatte, da hat er von meinem Konto 8.000 Mark abgeholt. Mhm. Da habe ich natürlich angezeigt, nicht? Mhm. Und dann hat er eine Geldstrafe gekriegt von 1.500 Mark, die, mhm, er nicht bezahlt hat, trotz Finanzierungsplan. Und dann hier hatten sie ihn kurz vor Weihnachten vor 2 Jahren verhaftet. Mhm. Und ich denke, naja, ist Weihnachten, gehst hin, löst ihn aus. Mhm. Dann bin ich da hingefahren, musste ich warten. Das war in Castrop-Rauxel. Mhm. Und dann haben sie zu mir gesagt, ihr Sohn ist nicht mehr da. Mhm. Ausgebüxt. Nicht, mhm, da ist er ausgebrochen und ausgebüxt. Nicht. Mhm. Ja, auf alle Fälle hier habe ich dann mal nachgehakt. Nicht. Dann bin ich am 7. Januar zur hiesigen Polizei gegangen, habe gefragt, ich sag, seid ihr mein Sohn wieder habhaft geworden? Mhm. Ja, sagt er, gestern. Mhm. Dann musste ich nach den Kriminalbeamten hoch. Mhm. Der hat mir das erklärt und der hat zu mir gesagt, lassen Sie den da, wo der ist. Mhm. Also lass mich mal zwischenfragen. Er hat dich um 8.000 Mark betrogen. Das hat er von deinem Konto runtergeholt. Das war der erste schlimme Schlag auch gegen dich oder für dich. Ja, ja, ja, ja. Und dann hast du ihn trotzdem noch ein Jahr später, oder wie lange das auch gedauert haben mag, wieder versucht rauszuholen aus dem Knast. Ja, das heißt, ja, du hast ihm das vergeben. Ja. War das nicht eine irrsinnige Enttäuschung, als er das damals gemacht hat mit den 8.000 Mark? Für mich? Ja, für dich, ja. Ja, sicher. Mhm. Er hat ja alles gehabt. Musst du berechnen, er hat ja bei mir gewohnt. Ist er das einzige Kind? Ja, ich bin das zweite Mal verheiratet. Das, mhm, erste Ehekind und das zweite Ehekind. Mhm. Mich hat hier bei mir gewohnt. Dann ist er ausgezogen, kein Geld, hatte Schulden gehabt. Mhm. Dann haben wir die beglichen. Mhm. Dann habe ich ihm eine Wohnungseinrichtung für 12.000 Mark gekauft. Nicht? Was hat er vom Beruf gelernt? Er ist auch, er hat auf Deutsch gesagt gar nichts gelernt. Mhm. Er ist hier lehrbehindert, er hat als kleines Kind eine Gehirnhautentzündung gehabt und, mhm, ist er bei der Spezialbergbaufirma, wo ich gearbeitet, mhm, habe, durch mein Können und Wissen ist er eingestellt worden. Mhm. Also er hat auch einen Job gehabt. Ja, ja. Vielleicht war das der Fehler, dass du ihn zu sehr verwöhnt hast, Jürgen. Ja, haben wir auch gesagt. Mhm. Nicht? Jetzt hat er was richtig Schlimmes gemacht. Ja. Jetzt hat er eine Bank überfallen, ja, und da wird einiges bei rumkommen an Strafe. Ja. Wie stehst du denn jetzt im Moment zu ihm? Wie sind deine Gefühle, deine Vatergefühle? Also ich habe ihn ja jetzt zweimal gesucht, nicht? Ich habe das Gefühl, wie soll ich sagen, da hast du nicht alle auf der Latte. Mhm. Der kommt, sitzt vor mir, mir stehen die Tränen in den Augen, mhm, und macht so, als wenn er nichts sehe. Und wenn ich ihm die Wahrheit immer erzähle, dann fängt er an zu heulen oder wird irgendwie lauter oder irgendwie, weiß nicht. Also ich lasse den fallen. Mhm. Ich wollte gerade sagen, vielleicht tut es dem jungen Mann auch mal gut, richtig auf die Schnauze zu fallen. Vielleicht hat er bisher immer das Gefühl gehabt, der Papa wird schon richten. Ja. Der holt mich irgendwie, irgendwas macht der wieder. Und dann liege ich wieder im weichen Bett. Ja, nee. Ich mach das nicht mehr. Mhm. Ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Mhm. Hast du ihm das so knallhart auch schon gesagt jetzt? Ja. Ja. Und da hat er geheult? Ja. Mhm. Also wie gesagt, das kommt wegen der Frau, nicht, die er kennengelernt hat. Mhm. Achso, nee, das hast du noch gar nicht gesagt. Das liegt an der Frau, meinst du? Ja, ja, mhm. ja. Wie lange ist er denn so auffällig und straffällig schon überhaupt? Also man kann sagen, seit er mich damals bestohlen hat. Mhm. Wie viele Jahre liegt das zurück? Ja, liegt auch ungefähr 2 Jahre. 2 Jahre. Mhm. Und bei der Polizei ist er ja kein Unbekannter. Mhm. Jetzt habe ich zu ihm gesagt, was das wäre, kann man auch nicht mit der Sprache raus. Mhm. Nee. Dennoch, also bei allem, also ich sehe es genauso wie du, dass man so einen Menschen dann wirklich auch mal loslassen muss. Aber als Vater tut es einem wahrscheinlich irrsinnig weh. Ne? Ja, ja, aber einmal ist der Schluss. Wir haben 3 Jahre gepredigt, komm nach Hause, geh deine Arbeit nach. Er hat dann simuliert, nicht? Er hat angeblich mal Tabletten geschluckt und so weiter, nicht? Und dann hat er 1 Jahr ist er psychologischen Anstieg hier Behandlung gewesen. Da wollte ich vorsprechen, nicht? Wie er zu sowas kommt, wo das dann liegt, ich bin gar nicht vorgekommen. Sie ja, ich nicht. Machst du, ach, die Frau ist da vorgekommen, nicht du? Ja. Ja. Machst du dir, ist er verheiratet eigentlich mit der Frau oder ist es eine Freundin? Nein, nein, pass auf. Ich hole noch ein bisschen weiter aus. Der hat sie mit ihr dann zusammengelebt, da war sie in Umständen, war nicht lebensfähig. Dann war er das zweite Mal in Umständen. Dann haben sie jetzt Kind, ich weiß nicht wie lange. Ich glaube nicht, dass das sogar vielleicht, weil sie mit jedem rumgemacht hat, haben das Kind weggenommen. Mhm. Ja. Wie weggenommen? Abgetrieben? Nein, nein, nein. Die vom Jugendamt haben das Kind weggenommen. Ach so. Nee. Ja, jetzt war sie wieder in Umständen. Und dann ist der Zwilling ist bei der Geburt gestorben. Und der zweite, ich weiß nicht, wie lange sie das gehabt haben, der auf alle Fälle, da gehen Gerüchte rum, das Kind wäre verhungert oder irgendwie was, nicht? Auf alle Fälle ist er jetzt auch letztens hier eine Verhandlung drüber gewesen. Sie hat 2 Jahre Bewährung gekriegt und er 3 Monate. Ach du lieber Gott, da läuft also noch eine andere Geschichte. Ja, ja, ja. Und das Traurige ist, du sprachst eben vom Verheiraten. Er hat ja jetzt in eine asoziale Wohnung gewohnt, nicht? Da hat sie jetzt einen geheiratet von. Sag mal Jürgen, wenn du das alles so... Du hast das ja jetzt die ganze Zeit beobachtet. Ja. Machst du dir da irgendwie... innerlich Vorwürfe, dass du sagst, ich habe vielleicht auch einen Fehler gemacht, dass der so geworden ist, wie er ist? Nein. Ich habe damals zweimal, ich hatte einen guten Leumund bei der Firma gehabt. Ich habe auf Deutsch gesagt, ein Stein im Brett. Zweimal habe ich vorgesprochen, zweimal habe ich das wieder hingerichtet. Ich sage, geh arbeiten. Nicht? Der hat eine Lebensstellung gehabt da. Da wird keiner gekündigt, der seine Arbeit nachgeht. Hat er nicht wahrgemacht. Aber jetzt ist es dann aber auch gut. Ja. Jetzt ist es gut. Ja. Und ich glaube, das ist das richtige Verhalten, was du jetzt an den Tag legst. Ja. Alle Kontakte abbrechen, ihm richtig zeigen, dass du es knallhart ernst meinst. Ja, ja. Ich meine, was die Zukunft bringt, wie es in ein paar Jahren aussieht, darüber sollte man dann vielleicht noch mal reden. Aber er soll jetzt erst mal das Gefühl haben, dass der Vater ihn fallen lässt. Ja, ja. Vielleicht kann der Vater auf ihn noch mal zugehen in ein paar Jahren, aber jetzt erst mal nicht. Ich glaube, das ist das Richtige. Ich will erst mal die Verhandlung abwarten. Ich stehe ja nächste Woche mit seinem Pflichtverteidiger in Kontakt. Da werde ich ja auch gewarnt, wenn die Verhandlung ist. Und ich bin auch schon beim Jugendamt gewesen. Das Kind, das sie gehabt haben, ist bei Pflegeeltern, dass denen das Kind weggenommen wird. Und die machen alle Wege, tun die in Wege leiten, dass das Kind hier denen weggenommen wird. Nicht, wenn sie dich selber unterschreiben, geht das gerichtlich. Weißt du, was ich finde? Ich finde, dass du, wenn er sich bemüht, nochmal eine Chance von dir zu bekommen, irgendwann, vielleicht in 2 Jahren oder so. Ja. Dann gib sie ihm. Aber sei jetzt wirklich rigoros. Ja. Das ist eine harte Sache, wirklich. Das ist wirklich eine harte Sache. Bist du noch mit deiner zweiten Frau zusammen? Mit meiner, richtig? Ja, bist du. Ja, ja, ja. Er hatte ja auch hier, er war zuletzt bei so Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, war er da, nicht? Und er hatte ja schon bei mir schon Hausverbot gehabt, nicht? Und dann hat er zu meiner Frau sich geäußert, wenn er eine Pistole hätte, würde er eine Sparkasse überfallen. Da hat sie nur gesagt, bist du am Spinnen oder irgendwie was? Und dann habe ich ihm das jetzt letzte Mal gesagt. Angeblich hätte er das nicht gesagt. Naja, das ist so ein Hin und Her, ne? Ja. Aber er hat es ja nur gemacht und letztendlich ist jetzt das bei rumgekommen. Bleib bei deiner Haltung und zieh dir auch durch, Jürgen. Ja. Alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören. 0800 567 8111, das ist meine Telefonnummer hier in Köln im Studio und meine Faxnummer ist 0800 567 8110. Gabi, ganz schlicht Gabi, 31 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Gabi, weswegen hast du angerufen? Ich habe mich im Patienten von mir verliebt. Du bist Ärztin? Nee, ich bin Krankenschwester. Krankenschwester. Mhm. Erzähl mal ein bisschen über den Patienten. Wir haben vor 8 Monaten schon mal miteinander telefoniert und zwar ging es darum das Thema, dass mein Mann erst verstorben ist, 2 Monate zuvor. Mhm. Erinnerst du dich vielleicht noch? Ja, grob. Schlaganfall. Ja. Ja, und jetzt habe ich halt das nächste Problem am Hacken, dass ich mich halt verliebt habe und eigentlich auch überhaupt nicht damit gerechnet habe, mich so schnell wieder verlieben zu können, weil mein Mann ja nun wirklich meine große Liebe war. Mhm. Meine Freundin und auch so meine Eltern und so, mit denen kann ich nicht drüber reden, weil meine Mutter auch wieder meint, dass es viel zu früh sei und ich glaube, es ist schon problematisch, dass du dich innerhalb deines Berufes in jemanden verliebt hast. Richtig. In einen Patienten. Das ist schon problematisch und dann auch noch, dass du in der klassischen Trauerphase noch bist, ne, was man immer so sagt, mindestens ein Jahr. Genau. Wie lange läuft das mit dem Patienten jetzt schon? Oder wie lange bist du verliebt in den Patienten? Na, verliebt seit 3 Wochen ungefähr, aber also er liegt bei uns seit 3 Monaten. Mhm. Oder also im also, immer mit Pausen zwischen, ja. Also er ist schwer krank. Krebskrank. Mhm. Mhm. Ist er, wie alt ist er? 33. Mhm. Hat er eine Chance? Ja, eine gute Chance hat er. Mhm. Mhm. Hat er das denn jetzt mitbekommen schon, dass du ein bisschen mehr für ihn empfindest als nur eine... Also ich denke schon, weil ich besuche ihn auch in meiner Freizeit und so und ich denke, er ist auch sehr gern mit mir zusammen, weil er freut sich auch immer, wenn ich so vorbeikomme und auch wenn ich frei habe, vorbeikomme. Ne? Rümpfen denn die anderen Kollegen nicht schon ein bisschen die Nase? Die kriegen das doch bestimmt mit, wenn du in der Freizeit sogar dahin gehst? Weniger. Also unsere Stationsleitung kriegt es wohl weniger mit, hoffe ich, weil die das nicht so ganz so toleriert. Mhm. Wenn man sich halt mit Patienten auch privat halt anfreundet, die machen das halt nicht so, weil sie auch immer meint, uns schützen zu müssen, gerade bei solchen Patienten. Finde ich einerseits auch in Ordnung, andererseits bin ich alt genug, um das selbst einschätzen zu können, wie weit ich da gehen kann. Aber in diesem Fall ging die Aktivität vermutlich ja von dir eher aus, oder? Oder hat er es auch signalisiert? Ich denke von beiden Seiten. Mhm. Also so, dass auf jeden Fall Sympathie da ist, ist von ihm auch ausgegangen. Ne? Ist es denn offen ausgesprochen schon? Nein. Also ich habe ihm das noch nicht gesagt. Ich habe nur letzte Woche gesagt, dass ich halt traurig bin, dass er geht und dass ich halt hoffe, dass wir uns irgendwann wiedersehen. Mhm. Er wird jetzt aus dem Krankenhaus entlassen? Er war am Donnerstag entlassen. Er ist gestern notfallmäßig wieder aufgenommen. Mhm. Ist irgendwas passiert, dass er notfallmäßig... Ja, es ging ihm halt sehr schlecht, also mit starken Schmerzen. Und. Was für ein Krebs hat er? Lymphdrüsenkrebs. Mhm. Wobei da die Heilungschancen ja schon relativ hoch sind. Ne? Sehr gut, ja. Ja. Mhm. Wie sieht es denn jetzt aus? Kann es sein, dass er durchaus in den nächsten 1, 2, 3 Wochen dann doch wieder nach Hause kommt? Das auf jeden Fall. Also ich denke, er wird auch die nächsten Tage wieder nach Hause kommen. Also es wird keine Wochen dauern. Ne? Aber sag mal, Gabi, ich glaube schon innerhalb des beruflichen Komplexes ist es wirklich kompliziert für dich, das halt vielleicht auch zu leben oder auch zu zeigen. Aber jetzt ist er in einer anderen Situation. Er ist zu Hause, ihr habt die Telefonnummern ausgetauscht. Mhm. Ist das so? Hast du ja so beiläufig gesagt. Ja. Worin besteht hauptsächlich für dich das Problem? Der Leute, was die Leute so reden, dass du nur schon wieder verliebt bist, nachdem der Mann gerade gestorben ist von... Ja, auch, vor allem, weil sie mir halt unterstellen, dass das einerseits nur Mitleid ist, beziehungsweise nur Sympathie und dass ich halt Sympathie mit Liebe verwechsel. Aber ich denke schon, dass ich das unterscheiden kann. Ist denn so eine dicke Portion Mitleid auch in der Sache? Nein. Aber du hast ihn auch betreut und gepflegt, diesen Mann. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Durch was kam denn so das zustande, dass du dachtest, oh, da ist ein bisschen mehr bei mir? Also ich denke auch, er hat unheimlich viel mit meinem Mann gemeinsam. Mhm. So, also gar nicht mal so das Äußere überhaupt nicht. Ganz anderer Typ vom Äußeren, aber so halt so sein Wesen, seine Art, ja. Da sind unheimlich viele Parallelen. Die mich halt sicherlich auch viel an meinen Mann erinnern, andererseits aber auch so, na gut. Aber ich denke, er ist halt auch ein ganz anderer Mensch. Es hat eigentlich gar nichts damit zu tun, dass ich einfach Vergleiche ziehe. Ja. Plagt dich denn hin und wieder auch etwas das schlechte Gewissen, dass du denkst, er ist noch gar nicht so lange tot und ich empfinde jetzt schon wieder Ja, ein Liebesgefühl für einen anderen Mann? Nee, das eigentlich nicht. Du kriegst das für dich auf die Reihe. Das kriege ich für mich auf die Reihe. Weißt du, Gabi, dass ich das ist das Allerwichtigste, dass du das für dich auf die Reihe kriegst. Da darf niemand von außen urteilen. Nee. Niemand darf so vermessen sein und sagen, hier Gabi, du hast jetzt noch zu trauern. Du hast dich... Trauern tue ich ja trotzdem. Ja, natürlich. Meine, ne? Ja, natürlich, die Liebe zu meinem Mann ist ja dadurch nicht weniger da irgendwo, ja. Also ich denke, der wird immer einen ganz großen Platz in meinem Herzen haben, immer. Mhm. Das wird ja dadurch nicht weniger. Mhm. Bloß ich finde es halt auch so doof, dass alle halt urteilen und alle sagen, du bist noch nicht so weit und mehr als Freundschaft darf da nicht sein. Mhm. Und gut, mehr als Freundschaft ist es halt momentan. Aber mit wie vielen Leuten hast du jetzt darüber schon geredet? Ja, also mit meiner besten Freundin, die urteilt das halt, ja. Die sagt das gut, auch so. Aber die hat halt auch meinen Mann sehr, sehr lieb gehabt, ne, so. Mhm. Die einfach, ich denke, auch einen anderen Mann an meiner Seite jetzt einfach noch nicht akzeptieren kann. Sie wird halt immer Schwierigkeiten haben, denke ich, egal, auch wenn es schon 3 Jahre her ist. Sie wird halt sicherlich immer Schwierigkeiten mit haben. Also ich will dir ganz, ganz offen sagen, ich finde das nicht verwerflich und ich finde, es ist keine Schande, wenn jetzt so etwas passiert ist. Mhm. Eigentlich ist es sogar ein großes Glück. Mhm. Eigentlich ist es ein großes Glück, dass dir da widerfährt. Dass du nicht noch länger vielleicht in einer ganz, ganz intensiven Trauer leben musst. Mhm. Was hält dich jetzt davon ab, wenn er zu Hause ist, anzurufen oder es vielleicht jetzt sogar zu vereinbaren, während er noch im Krankenhaus ist, dass du ihn dann mal zu Hause besuchst. Na gut, ein Handicap ist auch seine Mutter, die ist halt stark pflegebedürftig, weil sie einen Unfall hatte und die klammert unheimlich an ihm. Mhm. Und ich denke, ihn zu Hause zu besuchen ist halt immer ein bisschen schwierig, weil die Mutter halt auch immer mit da ist. Mhm. Na gut, aber wenn es ihm einigermaßen gut geht, könnt ihr euch auch mal draußen irgendwo treffen, ja, in einem Café oder so. Das sicherlich. Also ich denke, wir müssen da auch drüber reden und das wird er sicherlich auch schon gemerkt haben, weil ich bin auch total hibbelig, wenn ich ihn versorgen muss in dem Krankenhaus. Also, ne? Und ich war auch heute Morgen auch, ich habe es gar nicht gewusst, dass er halt gestern eingeliefert wurde, weil ich frei hatte und komme heute Morgen zum Frühdienst und sehe, dass er da ist und höre dann noch, dass es ihm sehr schlecht geht, also... Ne? Mhm. Und das Komische war halt auch, ich hatte ihn heute Morgen auch gefragt, wann er denn so eine Schmerzen hatte und mir ging es gestern Abend genau zu dem Zeitpunkt halt auch schlecht, ja. Mhm. Das ist irgendwo wieder so eine Parallele wie bei meinem Mann, ne. Ich habe bei meinem Mann ja auch immer gemerkt, wenn es ihm schlecht ging, dann ging es mir auch schlecht. Mhm. Ich habe gestern Abend eine tierische Übelkeit gehabt und ich habe irgendwie ein tierisches Unwohlsein gehabt. Mhm. Und genau zu dem Zeitpunkt fing das an mit den Schmerzen, dass er Notarzt rufen musste. Mhm. Das hab ich und ich habe gestern Abend noch so... Irgendwas stimmt mit dir nicht und was ist jetzt los? Und ich konnte das gar nicht zuordnen. Ne? Also Gabi, dein Mann wird dadurch nicht lebendig, nee, das auf keinen Fall, nee. Wenn du dieses Gefühl jetzt unterdrückst. Und es ist ein gutes und positives Gefühl. Ja, vor allen Dingen, und mein Mann hat ja auch immer, ich habe da auch kein schlechtes Gewissen, weil er ja auch immer gesagt hat, ne, ich soll mich schön an die Zeiten erinnern, die ich mit ihm hatte. Und das war auch alles vollkommen in Ordnung. Aber ich soll auf keinen Fall lange alleine bleiben. Von daher habe ich auch kein schlechtes Gewissen, mich verliebt zu haben. Weil ich denke, das ist auch in seinem Sinne. Ja. Und das ist an einem Zeitpunkt passiert, wo es mir wirklich nochmal richtig schlecht ging. Ne? Umso besser für dich, dass er das sogar so explizit gesagt hat. Ja. Und entschere dich wirklich nicht darum, was die anderen Menschen jetzt, im Besonderen eine Freundin oder vielleicht dann auch noch andere Leute, sagen werden. Das größte Problem ist halt meine Familie. Wir haben halt ein sehr enges Familienleben und die haben sich halt auch das letzte Jahr jetzt so seitdem, das ist ja jetzt genau ein Jahr her, als mein Mann halt ins Krankenhaus kam und dann halt 4 Wochen später ist er verstorben. Mhm. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo man sich auch gegen die Familie stellen muss. Ja. Und vielleicht ist das jetzt so eine Situation. Das habe ich jetzt halt auch gesagt. Ich habe das jetzt auch meiner Mutter irgendwie zu verstehen gegeben, dass ich halt, ich bin 31 Jahre alt und ich möchte halt auch mein Leben weiterleben und ich denke, ich bin es auch meinem Mann schuldig. Mhm. Weil die erste Zeit habe ich ja wirklich ganz stark mit Selbstmordgedanken gespielt. Jetzt freue ich mich aber wieder zu leben und ich denke... Genau das würde dein Mann wollen, dass du dich wieder freust zu leben. Und was ist daran schlimm? Gar nichts ist daran schlimm. Es ist schön und es ist ein Glück. Ja, bloß andererseits steht auch wieder diese Angst, was ist, wenn er es doch nicht schafft. Und ich diesen ganzen Kram nochmal durchmachen muss. Und das möchte ich nicht. Da habe ich wahnsinnige Angst vor. Und davor habe ich halt Angst, diese Gefühle zuzulassen. Ne? Aber ich finde, wenn du jetzt wirklich ein Gefühl des Verliebtseins hast, dann geht man nicht so überlegend und pragmatisch daran. Was wird sein, wenn er jetzt auch stirbt? Ich glaube, dass man sich dann auch darauf einlässt und sagt, okay, ich liebe ihn jetzt und nehme ihn so, wie er ist und nehme alle Konsequenzen auch in Kauf, die vielleicht möglich sind. Ja, aber das Unterbewusstsein hat doch immer diese Angst, naja, weil das so wehtut. Der Schmerz ist einfach noch viel zu bewusst irgendwo, ne? Also moralisch finde ich, darf man sich nicht einmischen und man darf nicht urteilen von außen. Mhm. Nee, das auf keinen Fall. Also ich denke auch, dass ich da halt auch meine Schiene selbst durchziehe und sage, nee, also das ist mein Leben und da hat sich keiner einzuschauen. So machst du das auch. Und du grüßt ihn herzlich von mir. Vielleicht kennt er mich ja. Bestimmt, weil er hat im Krankenhaus auch häufig deine Sendung gesehen. Ah ja, und von Herzen gute Besserung von meiner Seite. Sag ich ihm. Alles Gute, Gabi. Okay, ich danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt habe ich die Nicole und die ist 29. Hallo, ja, Nicole. Hallo. Die Nicole macht bitte mal den Fernseher oder das Radio schön leise, okay? Leise machen? Ja, bitte, ja, ja. Okay. So, meine Liebe. Ja. Jetzt zu dir. Was ist dein Thema? Also wir haben heute einen Exhibitionisten gestellt, mein Mann und ich. Ihr habt einen Exhibitionisten gestellt? Gestellt, ja. Gestellt sogar? Ja, wir haben Polizei gerufen, nachdem er mich das zweite Mal, angesprochen und angegangen ist. Wie ist das denn genau passiert? Erzähl mal. Also wir haben hier in unserer Stadt einen Friedhof, den müssen wir jeden Abend abschließen, beruflich. Und, wie beruflich? Seid ihr die Friedhofsgärtner oder was? Nein, Hausmeister ihr. Hausmeister. Und ist letzte Woche so gewesen, wir hatten hier eine Kirmes am Montag, also in unserer Stadt. Und ich bin da durchgegangen und da saß eben dieser junge Mann auf der Bank und ich war auf seiner Höhe. Moment, du bist durchgegangen nicht durch die Kirmes, sondern durch den Friedhof? Nein, durch den Park, der grenzt daran. Ah ja. Und wo ich auf seiner Höhe gewesen bin, hat er eben dann, undaniert. Mich angesprochen und meinte, hättest du nicht mal Lust. Das war letzten Montag gewesen, heute vor einer Woche. Und stand er oder saß? Er saß. Er saß. Und er hat das zu dir gesagt und wie hast du darauf reagiert? Gar nicht. Ich bin erschrocken, ganz kurz angehalten und dann bin ich raus, also weitergegangen. Weitergegangen. Hat er dich dann noch irgendwie weiter belästigt? Nein, ich weiß aber, dass er mir nachgegangen ist, weil ich habe meinen Mann zu Hause geholt. Also wir wohnen direkt gegenüber. Also wenn du in den Park rausgehst, dann wohnen wir gegenüber. Und ich habe den geholt, wir sind zurückgelaufen, da war er dann natürlich weg. Und es saßen aber noch in diesem Park, gegenüber ist ein bisschen, ja, wo ich sagen, ist ein bisschen weiter weg, saßen zwei Frauen, sind hingelaufen, haben die gefragt, wo der hingegangen ist und die sagten uns dann eben, der wäre direkt hinter mir rausgegangen aus dem Park. So, das war der erste Vorfall. Ja. Jetzt kommt der zweite Vorfall heute mit Stellung, mit Gefangennahme quasi. Erzähl mal. Genau. Also ich bin heute Abend aufgegangen, abschließen. Und das war so 6:40, es war noch hell. Und ich habe das erste Tor abgeschlossen. Das musste ich aber mit so einer Kette machen, weil der Stoff kaputt war. Von innen. Ich habe mich so ein bisschen hingehockt, abgeschlossen. Und mein Hund knurrte. Ich habe mich umgedreht, ich habe nichts gesehen. Ich habe weitergemacht und die knurrte weiter. Und dann bin ich aufgestanden und habe gesehen, eben, dass dieser junge Mann auf mich zuging. Also so zum Rücken hin. Und dann bin ich aufgestanden, ich habe ihn wiedererkannt, also ich meinte das zumindest. Wir haben drei Tore, die abgeschlossen werden müssen auf dem Platz. Ich bin dann zum nächsten, habe das von außen abgeschlossen, der hat mich ganz genau beobachtet. Da bin ich außen rumgelaufen, weil er konnte ja nur noch aus dem letzten raus. Weil ich auch sein Gesicht. Achso, er war im Innenbereich des Friedhofs. Bitte? Er war im Innenbereich des Friedhofs. Aber er war angezogen, als du ihn gesehen hast. Ja, natürlich. Ja. Und dann bin ich außen rumgelaufen zum letzten Tor. Und er kam dann vor mir raus, da bin ich stehen geblieben, da habe ich auch ganz genau angeguckt. Dann ging er in den Park, weil der führt so herum, der Weg. Also der Park ist neben dem Friedhof. Ja, richtig. Und dann habe ich das auch abgeschlossen, das Tor. Und den beobachtet, der hat mich beobachtet. Dann ging der wieder entgegengesetzt meiner Richtung. Und dann bin ich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, geflüchtet, nachdem ich ihn ja erkannt habe, weil ich nach Hause wollte. Und dann kam er hinter mir her. Und dann? Ja, dann bin ich nach Hause gelaufen, hat meinen Mann geholt. Dann habe ich zu ihm gesagt, wir machen Folgendes. Ich gehe nochmal in den Park, ganz provokativ, mit dem Hund. Und genau so war es auch. Ich ging den Weg hoch und er stand dann da im Park und hat geguckt, gelauert, mich auch gesehen. Ich bin ganz langsam gegangen, weil mein Mann lief nämlich außenrum. Wir haben an diesem Park vier Eingänge oder Ausgänge. Hat er denn dann, als du ihn wieder gesehen hast, hat er da irgendwas gemacht oder war er angezogen noch? Nö, der war ganz normal angezogen. Also er hat ja gelauert, dass ich komme. Ja gut, aber er hätte ja sagen können, dass er in dem Moment, wo er dich gesehen hat, wieder angefangen hat, hätte zu onanieren oder irgendwas zu machen. Nee, das kam ja dann gleich noch. Ach so, dann erzähl mal. Also, er hat geguckt, dass ich jetzt endlich komme in den Park rein. Und ich bin ganz, ganz, ganz langsam gegangen, weil ich ja wusste, dass mein Mann außenrum läuft und auch irgendwo aufpasst. Das war ja unser Ding gewesen. So, dann bin ich ganz langsam rausgegangen und dann guckte er jedes Mal zweimal um die Ecke, weil da war eine Tanne. Mach mal nicht so spannend. Hat er dann onaniert oder hat er nicht onaniert? Ja, er hat. Es ist so gewesen, dass mein Mann von der einen Seite kam und ich habe ihm ins Gesicht geguckt, weil ich ihn hundertprozentig identifizieren wollte. Gut, also so. Du standst... Und er hatte die Hand in der Hose, weil mein Mann hat das gesehen. Also er hatte die Hand in der Hose, aber du hast seinen noch nicht gesehen? Nein, aber mein Mann, weil er kam von der anderen Seite. Das verstehe ich nicht. Er hatte die Hand in der Hose und der Mann sah von der anderen Seite seinen Pimmel und du nicht? Nein. Dieser Park hat vier Ein- oder Ausgänge. Nee, lass mal die Ausgänge. Also er hat irgendwas in der Hose gemacht und das war dann Beweis für euch, dass er... Nein, die Hose war offen, es war eindeutig. Mhm. Mein Mann hat gesehen, dass er gerade wollte, weil er auf mich gewartet hat, dass ich den Weg hochkomme. Verstehe. Ja. So, und dann habt ihr die Polizei angerufen und er ist gefasst worden. Ja, also ich habe erstmal meinem Mann gesagt, ja, der ist es. Mhm. Der hat ihn angesprochen, hat gesagt, halt, warte mal, komm mal her. Mhm. Dann ist er aufgestanden, gegangen, dann fing er an zu rennen, zu laufen. Mhm. Mein Mann hinterher, durch die halbe Innenstadt, bis er ihn zu packen hatte. Mhm. Und dann hat er zu ihm gesagt, ja, es würde ihm leid tun, er macht es ja nicht mal wieder und so. Mhm. Und also er hat auch zugegeben. Mhm. Und dann hat mein Mann gesagt, nö, das war schon zweimal zu viel. Mhm. Und ihr habt ihn dann angezeigt? Ja, dann wurde zwei angerufen und er hat zugegeben und dann angezeigt. Und wie ist dein Gefühl, wie fühlst du dich? Weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, wie ich ihn einschätzen kann. Also ich vermute mal, ich weiß nicht, entweder schätze ich einen zwischen sehr dumm oder aber zwischen sehr frech und clever, das weiß man nicht. Also man kann ja auf dem Standpunkt stehen und sagen, oh Gott, lass ihn da irgendwas machen, mir ist das völlig scheißegal. Aber ich glaube, man hat als Frau dann auch das Gefühl, dass der noch näher an einen rangeht und dass man vielleicht wirklich in Angst gerät oder vielleicht sogar in Todesangst gerät. Ne? Ja, genau, das ist das Schlimme daran. Ja, so war es ja auch. Mhm. Er hat mich letzte Woche erstmal definitiv angesprochen und zwar sehr dicht, ich war sehr dicht dran. Mhm. Und heute das Problem war gewesen, dass er mir hinterherlief. Mhm. Das ist natürlich wirklich bedrohlich, wenn jemand hinterherläuft, ganz genau. Gut, dass ihr ihn gefasst habt. Ich glaube, so schnell wird er das nicht wieder machen, wenn er jetzt eine Anzeige am Hals hat und ein Gerichtsverfahren ansteht. Ja, wollen wir es hoffen. Okay, alles Gute, Nicole. Ja, danke. Auf dass du nie wieder Exhibitionisten beim Friedhofsabschließen irgendwie anziehst oder so. Alles Gute. Bloß nicht, danke. Wiederhören. Tschüss. 1.32 Uhr, 17 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 13 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht haben wir kein festes Thema. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir hier unterhalten wollt. Morgen haben wir ein festes Thema. Morgen heißt unser Thema schreckliche Orte. Erzählt mir von Orten, die ihr als äußerst schrecklich, als äußerst grauenhaft und vielleicht sogar schauderhaft oder schlimm in Erinnerung habt. Das ist unser Thema morgen, schreckliche Orte. Heute könnt ihr mich anrufen zu jedem Thema. Nächster Anrufer, Telefonnummer nochmal 0800 5678 111. Nächste Anruferin, das ist doch wohl ein Frauenname, na klar. 15 Jahre alt und sie heißt Kia. Hallo Kia. Hallo. Kia, was ist los? Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich mir die Arme aufschneide. Seit wann machst du das? Seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren schon? Ja. Wie schneidest du dir deine Arme auf? Also eigentlich mit allem, was ich in den Finger kriege. Also Rasierklingen oder Nadeln oder sowas. Siehst du mich gerade im Fernsehen? Nein. Nee, dann beschreibe ich es. Fängst du an so in dem Ellenbogengelenk und schneidest runter oder wo? Nein, das ist die meisten Narben habe ich auf dem Unterarm. Auf dem Unterarm, Innenseite Unterarm. Oben drauf. Ja, ah ja. Mhm. Da habe ich auf ganzen Arm eigentlich durch, auf Schulter und Oberarm ein paar. Auf den Schultern auch? Ja. Dann wie groß sind denn diese Narben? Also auf dem Unterarm habe ich eine ganz, die ist bestimmt fast 10 cm lang, die Narbe. Mhm. eine Seite. Mhm. Dann ganz viele kleine Narben und auch richtig dicke rote Narben. Auch bist auf du? Dem. Ja. Und an der Schulter habe ich dann auch Narben, die ich auch ein paar Mal wieder aufgeschnitten habe. Mhm. Aber es beschränkt sich auf den Arm und Schulterbereich. Also schneidest du nicht die Beine auf? Doch, Beine auch. Beine auch. Die ganzen Knie habe ich auch auf. Und jetzt habe ich das auch im Oberschenkel. Und anderen Arm habe ich auch oben. Da habe ich mal reingebissen. Ist das so schlimm, dass es richtig blutet, wenn du ja. schneidest? Ja, wenn ich das mache, dann will ich, dass es blutet. Machst du, wenn du das machst, immer nur einen Schnitt oder an mehreren Stellen gleichzeitig? Eigentlich mache ich das immer einen Schnitt und dann immer ganz viele, also auf der einen Stelle, da das richtig tief ist. Mhm. Da richtig viel blutet. Hast du dich da schon mal, hast du schon mal eine Infektion bekommen? Ich meine, du wirst das ja nicht desinfizieren vorher. Mhm. Nein. Ich habe, dem anderen Arm habe ich mal mit dem Fingernagel aufgekratzt und das hat sich ziemlich entzündet. Mhm. Ja, auch so, das entzündet sich eigentlich immer. Mhm. Wie oft machst du das, Kia? Also ich habe damit jetzt eigentlich aufgehört, hatte ich. Mhm. Und ich habe das, bevor ich meinen Freund kennengelernt habe, habe ich das eigentlich jeden Tag gemacht. Mhm. Und das... jeden Tag ist ja ziemlich heftig, ne? Ja, jeden Tag. Und habe ich das einmal wieder aufgekratzt, damit das auch richtig tiefer und richtig dicker sind die Narben alle geworden. Mhm. Jetzt hast du das, du hast gerade gesagt, du machst das seit 4 Jahren. Du bist jetzt erst 15 alt. Ja. Mit 11, 12, 13, 14 jetzt wahrscheinlich auch noch, lebt man ja zu Hause bei den Eltern. Ist das bei dir auch so? Ja. Ja. Die kriegen das doch mit. Was haben die denn gesagt? Also als erstes hat meine Mutter das mitgekriegt und die hat mich eben nicht verstanden. Die versteht mich auch jetzt nicht. Die hat nur gesagt, ich soll damit aufhören, dass ich ein bisschen bescheuert bin und so. Mhm. Also das war alles. Die hat nur gesagt, und was sagt der Vater? Mein Vater, der hat, der ist Alkoholiker. Mhm. Und der hat von der Familie eigentlich gar nichts mehr so richtig mitgekriegt. Bist du das einzige Kind? Nee, ich habe noch 2 Brüder. Sind die älter als du? Nee, ich habe einen Jüngeren, einen Älteren. Mhm. Wie ist denn dein Verhältnis überhaupt zu dem Vater? Zum Vater habe ich eigentlich überhaupt kein gutes. Also zu dem möchte ich auch gar keinen Kontakt, weil ich wegen dem angefangen habe damit. Warum hast du wegen dem angefangen? Ja, weil der eben, ich hatte keinen Vater mehr seit ich 11 war. Mhm. Seitdem. Ist da was Besonderes passiert oder wie? Nein, der war die ganze Woche arbeiten, ist abends nach Hause gekommen, ist in den Keller gegangen saufen. Und dann ist er hochgekommen, hat die ganze Familie genervt. Und am Wochenende hieß es immer nur Zimmer aufräumen und tat so, als wenn er weiß Gott nicht, was alles von uns wüsste. Und wie ist das im Moment? Lebst du immer noch in dieser Familie mit dem Vater zusammen auch? Oder ist der Vater raus aus der Familie? Ja, der ist raus, weil meine Mutter, die sind im Moment im Trainingszeit schon vorbei. Und ich will, dass er das Sorgerecht abgibt und der will das, ich weiß nicht, der hat mir letztens gesagt, dass der es nicht abgeben will, weil meine Mutter mir immer gedroht hat, mich ins Heim zu stecken. Mhm. Hat der Vater dich früher irgendwie geschlagen? Nein. Nein, das nicht? Das nicht. Also Gewalt hat er dir nie angetan, dass Nein. du deshalb vielleicht auch einen Hass auf ihn hast oder so? Ich habe einen Hass auf ihn, weil wegen ihm habe ich das gemacht. Und aber ausschließlich deshalb, weil er dich vernachlässigt hat und... Ja. Dich gar nicht als Tochter angenommen hat und behandelt hat. Ja, das ist die ganze Familie, die ist kaputt. Mhm. Mhm. Ich habe auch, das, was mich im Moment noch am Leben hält, ist mein Freund. Mhm. Wie lange? Mit dem bist du jetzt zusammen, wie lange? Ich bin erst 4,5 Monate mit dem zusammen, aber als ich den kennengelernt habe, da war ich eben eine richtige Schlampe, muss ich sagen. Mhm. Ich war jeden Tag so drauf, dass ich mich umbringen könnte. Ich war so ziemlich in der Scheiße drin. Und seitdem geht es ein bisschen bergauf mit deinem Leben. Seitdem. Du gehst zur Schule vermutlich noch, ne? Ja. Wie läuft's in der Schule? Oh. Nicht gut? Nee. Was für eine Schule gehst du? Gesamtschule. Gesamtschule. Welche Klasse? 10. Zehnte. Mhm. Was sind deine Pläne? Ja, sowas wie Friseurin oder sowas. Mhm. Also kein Abitur machen und sowas, Nein. oder weitergehen? Dafür nicht. Sind meine Noten viel so schlecht. Mhm. Du machst es jetzt, seitdem du mit dem Freund zusammen bist, überhaupt nicht mehr? Ich habe damit vorgestern wieder angefangen. Warum vorgestern? Das war, also die ganzen Jahre, das war eine Sucht, sozusagen. Mhm. Und die ist irgendwie gestern wieder durchgekommen, vorgestern. Nun, ohne einen bestimmten Anlass? Ja. Mhm. Wirklich? Oder ist irgendwas passiert, dass du dich sehr geärgert hast oder aufgeregt hast über jemanden und dass du gedacht hast, mache ich mir nochmal Luft dadurch? Ich weiß es nicht. Da kriege ich meine Depression und dann kommt das. Mhm. Was sagt denn dein Freund dazu? Der hat ja auch deinen ganzen Körper gesehen, der so vernarbt ist. Ja. Also der weiß nicht, dass ich das jetzt wieder gemacht habe. Mhm. Und der hat das einmal, wo ich das letzte Mal gemacht habe. Das ist schon eineinhalb Monate ungefähr her. Mhm. Dann habe ich ihm das gesagt und dann ist er abgehauen. Und da wollte ich mich auch umbringen. Da habe ich eine Freundin angerufen, dass sie mich schnell anrufen soll. Und da hat sie mir gesagt, dass ich nochmal mit dem reden soll. Mhm. Und dann stand der auch bei mir vor der Haustür und hat mich dann angenommen, hat mir gesagt, dass er mich nicht so schnell aufgibt, weil ich einen brauche. Mhm. Und Kia, weißt du, was ich glaube? Dass du wirklich jemanden brauchst. Ja. In der Regel ist das ein Zeichen, wenn Menschen so etwas tun, was du tust, dass sie sich selbst so Schmerzen zufügen, selbst so Schaden zufügen, ist ein Hinweis darauf, dass so tief in der Seele was nicht in Ordnung ist. Mhm. Was immer das auch sein mag, das kann ich natürlich jetzt von hier aus nach ein paar Minuten gar nicht beurteilen. Ich bin ja auch kein Fachmann. Aber ich weiß, dass das so ist. Und ich weiß, dass die Leute, vor allen Dingen auch junge Leute, du bist ja nun sehr jung noch, dieses eigentlich nur in den Griff kriegen, wenn sie sich jemanden suchen, der da Ahnung von hat. Sprich, wenn man zu einem Psychologen oder einer Psychologin geht. Ja, ich war schon mal beim Psychologen, aber nicht deswegen. Bevor ich mir überhaupt die Arme aufgeschnitten habe, habe ich, auch wenn ich so eine kleine Wunde hatte, habe ich mir die auch wirklich richtig groß aufgekratzt, dass sie sich richtig entzündet haben. Mhm. Du hast dem Psychologen dann auch gar nichts gesagt davon, ne? Nee, da habe ich das noch gar nicht gemacht. So, der hat aber auch überhaupt nichts geholfen. Mhm. Ja, du warst einmal da und du warst eben auch nicht da wegen dieser Sache. Du müsstest jetzt zu jemandem gehen und dem das genauso erzählen, wie du es mir gerade erzählt hast. Und dann würde derjenige, es ist ja wie ein Arzt, ne? Der kennt sich damit aus, das ist dessen Job auch. Der würde sich damit beschäftigen und sich einfach mit dir unterhalten. Das ist ja ganz, ganz locker. Man sitzt sich gegenüber und redet einfach miteinander. Und versucht dann gemeinsam rauszukriegen, wo es herkommt. Das muss ja eine Ursache haben. Ne, das fällt ja nicht vom Himmel. Die meisten Leute haben das ja nicht. Das hat bei dir eine Ursache. Das ist irgendeine Verknotung in deinem Herzen, in deiner Seele. Und diese Verknotung muss man aufkriegen, damit es dir wieder besser geht. Mhm. Und das schaffst du nicht alleine als 15-jähriges Mädchen. Ich weiß nicht. Im Moment habe ich das Gefühl, dass ich da überhaupt nie davon loskomme. Und ich bin sicher, dass du auf jeden Fall davon loskommst, wenn dir jemand dabei hilft. Und ich möchte gern, dass du jetzt mit meiner Psychologin ein paar Worte redest. Ja. Und die wird dir erklären, was du genau jetzt machen musst. Mit deinen 15 Jahren, du hast ja auch kein Geld, du kannst das ja auch nicht bezahlen bei einem Psychologen, das kriegt man aber alles geregelt. Und wie man das organisiert und regelt, das wird dir die Annette, das ist meine Psychologin heute Nacht, dir jetzt genau erklären. Okay? Das geht so, du legst auf und wir rufen dich gleich wieder an. Ja. Ich wünsche alles, alles Gute und versuch das dann auch so zu machen, wie die Annette es dir gleich empfiehlt. Ja. Du machst es ja für dich, ne, damit du wieder gut leben kannst und auch mit deinem Freund gut zusammen harmonisierst und gut zusammen sein kannst. Mhm. Alles Gute, leg mal auf, Kia. Ja. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen, Peter. Ja, hallihallo, Domian. 23 Jahre alt, guten Morgen. Jawohl, ja. Ja, guten Abend, würde ich eher sagen. Naja, das ist um diese Zeit immer so eine Sache. Also, dein Thema. Ja, mein Thema ist leider das Problem. Meine Freundin ist ein absoluter PlayStation-Junkie. Mhm. Und das ist mittlerweile auch schon der Grund, dass ich mittlerweile anfange zu saufen hier. Mhm. Also saufen, Entschuldigung den Ausdruck, etwas mehr zu trinken. Mhm. Ihr lebt zusammen? Ja, wir leben zusammen schon seit 1,5 Jahren. Mhm. Und ungefähr, sie ist arbeitslos, sie hat keine Ausbildung gemacht. Wie alt ist sie denn? Sie ist 19 jetzt. Mhm. Und sie hat keine Ausbildung gemacht und ich habe eine Ausbildung gemacht, habe gearbeitet. Mhm. Lass mich mal ganz kurz zwischenfragen, damit ich besser alles verstehe. Wieso hat sie keine Ausbildung gemacht? Und das weiß ich doch nicht. Du lebst doch mit der Frau 1,5 Jahre zusammen, da könnte man ja mal ganz einfach fragen, warum hast du keine Ausbildung gemacht? Ja, nee, sie hat eine Ausbildung angefangen, da gab es dann Probleme mit dem Chef und das alles, ne? Da hat sie das Handtuch geworfen. Ja, da hat sie dann aufgegeben und seitdem hat sie überhaupt keine Ambitionen mehr. Und hängt rum. Ja. Und ja. Lebt vom Staat? Ja. Sozialhilfe. Mhm. Ein junges Mädchen von 19 Jahren. Ja. Die durchaus arbeiten könnte und auch was leisten könnte, wenn sie es wollte. Ja, natürlich, ja. Nur mittlerweile, sie hat zwischenzeitlich gearbeitet gehabt. Mhm. Und da hat sie halt natürlich das Geld gesehen gehabt. Also zum Beispiel, sie bringt 1500 Mark netto heim, ne? Mhm. Und wenn sie jetzt eine Ausbildung anfängt, dann das Geld, was sie da übrig hat, die 600-700 Mark, das sieht sie überhaupt nicht ein. Und was kriegt sie jetzt an Sozialhilfe pro Monat? Die kriegt 800 Mark. Mhm. So, jetzt erzähl mal von der Sucht, wie sich das bei ihr ergeben hat und wie das so aussieht den Tag über. Ja, der Tag über, sie steht jetzt zum Beispiel auf, so, wenn sie mal gut drauf ist, so um die 10 Uhr. Mhm. Wenn sie schlecht drauf ist, so um 1 bis 3 Uhr. Mhm. Ja, und dann wird die Playstation angerissen, also angeworfen, ne? Mhm. Und dann wird mal Spiel gezockt. Wie viele Stunden dann? Ja, bis das Spiel durch hat. Das kann, mitunter kann das 4 bis 8 Stunden dauern. Und so geht das täglich? Ja, ja. Mhm. Macht sie denn wenigstens in der Wohnung was? Macht sie sauber oder kauft sie ein, kocht sie oder macht sie irgendwas? Sie wäscht die Wäsche mal ab und zu. Mhm. Nun bist du im Moment ja auch arbeitslos, ne? Ja. Hast du gerade gesagt. Was machst du denn dann den ganzen Tag, während sie vor der Kiste hängt? Also ich gehe jetzt hier, ich mache zum Beispiel den Haushalt komplett. Mhm. Waschen alles so, Geschirr, Fenster, was es alles gibt. Also du bist der Hausmann, während die Dame spielt. Ja, genau, ich bin der Depp vom Tisch, wenn man es so haben will. Das muss doch dann wirklich auch zu, zwischen euch beiden schon zu argen Spannungen gekommen sein, ne? Und, ja, schon, wenn ich ihr das dann mal sage, ne, dann sagst du, oh, leg mich am Arsch, mach dein Zeug und lass mich bloß in Ruhe. Mhm. Und das ist, irgendwo ist das keine, Jetzt ist für dich das Maß voll irgendwo, dass du sagst, ich will es nicht mehr so, ich kann es nicht mehr so, es geht mir selbst an die Substanz. Du hast gerade eine Andeutung gemacht, dass du anfängst zu saufen deshalb. Wie, zu laufen? Zu saufen. Zu saufen, ja. Ja doch, nee, irgendwo ist das dann mein Ausweg, weißt. Ich gehe dann hin, ich trinke dann mal, so am Tag trinke ich so zwischen 6 und 12 Bier. Mhm. Dann kommen noch zwischen 4 und 8 Weizenkorn dazu, so doppelte Korn, ne? Mhm. Also wir sprechen von Flaschenbier, ne? Ja, ja. Mhm. So halbe Liter Dinger, ne? Mhm. Und dann kommen noch die Weizenkorn dazu und dann kann ich das eigentlich ertragen. Weil wenn ich versuche, gegen sie auszureden, habe ich überhaupt keine Chance, kein Thema. Warum nicht? Weil sie so krass drauf ist, oder wie? Ja, nee, die schaltet dann auf stur. Mhm. Nimmt ihre Scheuklappen davor und dann ist Ruhe und also das heißt, ihr Ding durch, weißt? Ja, das heißt, sie spielt, du machst den Haushalt und wenn du den Haushalt fertig hast, spielt sie immer noch und dann knallst du dir, man kann es ja so ausdrücken, die Birne zu, ne, um es auszuhalten. Ja, das fange ich dann Mittag schon an, weil ich kenne ja das Ritual mittlerweile, so. Wenn sie aufsteht, sie braucht dann ja 1, 2, 3 Zigaretten, bis sie dann wach wird, so halbwegs, ne? Mhm. Und dann geht sie hier, knallt sich vor die Playstation und... Ich hab's jetzt verstanden, Peter, nicht Michael. Hast du dir so dein Leben vorgestellt? Stellst du dir so dein Leben vor? Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Wirklich nicht. Was hast du denn vorher gearbeitet? Was hast du gelernt? Ich habe gelernt als Kfz-Mechaniker. Mhm. Aber ich habe zwischenzeitlich habe ich als Getränkefahrverkäufer gearbeitet dann. Wie sieht denn das jetzt aus bei dir? So, hast du eine Chance, recht bald wieder einen Job zu kriegen? Nein, leider nicht, da sie mir den Führerschein eingezogen haben und der in der Branche leider Voraussetzung ist, habe ich leider sehr sehr schwierig so eine Chance auf den Führerschein zu kommen. Ja, warum haben sie dir den Führerschein eingezogen? Oh Gott, wegen einigen Problemen, die möchte ich leider nicht hier ausführlich schildern. Es geht ja jetzt in erster Linie auch um das Problem mit deiner Freundin. Ja, und das ist das allererste Problem. Ja. So, Peter, Problem Moment mal. Ich möchte leider nicht verlieren. Das ist das Problem. Ansonsten hätte ich schon längst Start, kickst sie in der Hart, schmeiße raus und such da was anderes. Wohnt sie, ist das denn deine Wohnung? Ja. Ist das nicht eure gemeinsame Wohnung? Nee. Mhm. Ich bin der Mieter. Du bist der Mieter. Mhm. Ja. Mhm. Also Peter, ich finde, dass wirklich irgendwann die Toleranz aufhören muss und das Maß voll ist. Und so wie du das jetzt gerade geschildert hast, klingt das schon alles sehr erbärmlich und sehr trist und sehr schlimm. Und die Gefahr, dass du auch noch weiter da reingezogen wirst in den Sumpf, ist ja gegeben, wenn du mir schon erzählst, wie viel Alkohol du jeden Tag verkonsumierst. Und das hängt zusammen, das hängt ja zusammen mit der Freundin und dem Leben, was ihr da führt. Ich würde an deiner Stelle ihr nochmal ordentlich den Marsch blasen, und ihr sagen, pass auf, wenn jetzt nicht bald in den nächsten 2, 3 Wochen was passiert, dann bist du aus dieser Wohnung raus und dann sieh zu, wie du lebst. Ja gut, das habe ich ja schon des Öfteren angedroht, aber das ist ohne Fruchten. Ja, dann machst du es nicht richtig. Oder du, dann geh du, dann kündige du die Wohnung und zieh aus und such dir eine eigene neue Wohnung. Ich weiß, das ist alles jetzt leicht gesagt. ich weiß es. Ja, das ist es. Aber ich glaube, du kannst nur etwas bei dieser Frau, so wie du sie mir jetzt geschildert hast, bewirken, wenn die wirklich kapiert, dass du es ernst meinst. Vielleicht wird sie dann wachgerüttelt. Es ist ja ein Unding, dass ein junges Mädchen von 19 Jahren faul vor den Dingen den ganzen Tag sitzt und nichts tut und nichts arbeitet und sich um nichts kümmert. Sie kümmert sich um gar nichts, ne? So geht es doch nicht. Ja, ja, das ist es. Und du bist ja immer noch so drauf und sagst, ich möchte, ich habe andere Dinge im Kopf und möchte eigentlich doch auch anders leben. Und sie bremst dich und zieht dich ja eigentlich immer mehr noch in den Sumpf rein. Teilweise schon, ja. Ja. Nur insoweit muss ich in Schutz nehmen. Ich gehe hin, ich bewerbe mich ohne Ende. Ne? Also ich versuche aus dem Sumpf, aus dieser Mühle rauszukommen. Ne? Ja gut, aber sie nicht. Es ist kein Rauskommen. Gut, aber du die Verkehrsbehörde zieht ja den Führerschein. Okay. Ohne Führerschein bekommst du keinen Arbeitsplatz. Ohne Arbeitsplatz kannst du keine normale Wohnung halten, du kannst dich nicht finanzieren. Also der Kreislauf ist mir klar, aber es geht ja jetzt wirklich um euch beide. Das heißt, da ist eine Person, nämlich Peter, der sich in all dieser ganzen, in der ganzen Misere bemüht und aktiv ist und was versucht. Und da ist die andere Seite, nämlich deine Freundin, die sich völlig hängen lässt und dich auch noch mit runterzieht und letztendlich eine Belastung für dich ist. Peter, ich würde es auf Dauer wirklich jetzt nicht mehr dulden. Zieh irgendeine Konsequenz, eine harte Konsequenz, das geht so nicht weiter. Ja gut, dann muss ich mir da mal was überlegen. Dann musst du dir was überlegen, was dann auch in deine Situation reinpasst. Sie rauszuschmeißen, selbst zu gehen oder was weiß ich, oder ihr nochmal den Kopf richtig zu waschen. Irgendwann ist kein Aber mehr geduldet. Dann gibt es kein Aber mehr. Ja gut, nee, aber hättest du mal vielleicht einen Tipp dafür? Einerseits möchte ich meine Freundin wirklich nicht verlieren, andererseits möchte ich auch aus diesem Alkoholtrott rauskommen, weißt du? Ja, das ist jetzt... über ein Jahr lang ja, so wasch mir, das ist kein Sinn, weißt? Ja, das sage ich ja. Was du ja so redest, wasch mich, aber mach mich nicht nass, ne? Es geht nun mal nicht ohne Konsequenzen. Und vielleicht ist die einzige Alternative wirklich, die Freundin loszuwerden, um dass du selbst da rauskommst. Du kannst nicht beides auf einmal haben. Offensichtlich funktioniert beides nicht. Beides geht nicht. Ja, okay, ja. Sag ich dir. Also ja. Mehr kann ich dir nicht sagen, Peter. Ja, okay, vielen Dank. Dann muss ich das nochmal konfrontieren. Ja, finde ich ja. Und du musst es hart auch durchziehen dann. Und auch die Konsequenzen dann tragen, die eventuell für dich dann sich daraus ergeben. Ja, werde ich dann wohl müssen. Ja, okay. Also. Toi, toi, toi und alles Gute, Peter. Jo, vielen Tschüss Dank. Tschüss und auf Wiederhören. Ciao. Ciao. Mike, 18 Jahre alt. Ja, hallo. Guten Tag. Hallo Mike. Ja, ich rufe hier an, weil ich dir mal erzählen wollte, was ich hier alles so sammel. Ja. Was du alles so sammelst. Ja, ich habe das gerade schon deiner Regie gesagt, ja. Ja, das weiß also, ich nicht. Nee, du bist ein Sammler. Ja, ich sammle Lebewesen und ja, Kram so halt eben. Du suchst... Langsam. Ja. Du sammelst Lebewesen? Ja. Was für Lebewesen? Ich habe, na gut, 5 Katzen, das geht ja noch. Gut. Aber 30... Wer hat Wellen, nicht 5 Katzen? Ja. Ja. 30 Wellensittiche und 50 mongolische Wüstenspringmäuse. Ich wusste, dass du lachst. Ja. 30 Wellensittiche? 30 Wellensittiche, ja. Und wie viel mongolische... 50 und das wären Woche für Woche mehr, weil die einfach nicht aufhören zu poppen. Nochmal, mongolische, wie heißt das? Wüstenspringmäuse. Wüstenspringmäuse. Ja. Mongolische Wüsten, ich schreibe das gerade mal auf hier. Wüstenspringmäuse. Ja. Und die sind immer rattig. Die sind immer rattig und ja, genau. Das und es werden jeden, und wenn es ja. Jetzt noch 2-3 Wochen dauert, hast du 100 mongolische ja, Wüstenspringmäuse. Und das Gehege davon, also ich habe ein regelrechtes Gehege schon für die gebaut, das ist relativ groß. Wir haben da sogar schon im Sommer drin übernachtet. Wer wir? Mit den ganzen Mäusen. Wer ist meine Freundin. Ach, du hast auch noch eine Freundin? Die sammelst du auch? Ja. Die gehört auch noch mit zu den Lebewesen? Ja, ja. Nein, so wollen wir es natürlich nicht sagen. Ja. Jetzt lass uns mal darüber ernst reden. Wo befinden sich denn diese ganzen vielen Lebewesen? Aus selbstgebauten Sachen. Also zum Beispiel also für die Wellensittiche habe ich eine riesengroße Vogelfoliere gebaut, neben dem Wintergarten. Ja. Und die mongolischen Wüsten, Springmäuse, die hopsen zum Teil oben alle auf dem Dachboden rum in diesen eingebauten Dinger. Oder im Garten habe ich dann auch was. Das heißt, ihr habt ein eigenes Haus? Ja. Und du wohnst bei den Eltern? Ja, genau. Und da ist das alles verteilt. Kriegt deine arme Mama, kriegt die denn nicht einen zu viel? Nee, die freut sich immer. Die geht sogar auch zu den Mäusen rein und knuddelt die und macht da nicht und gibt den Käse und ist ja unglaublich. Und der Papa duldet das auch alles so? Ja, na, der duldet das mit den Motorrädern und mit den Fahrrädern nicht. Ach, du sammelst auch noch Motorräder? 150 Fahrräder und die 100 Mopeds. Ach, das wird ja immer doller. Ich hab gerade mal eine Idee, wie man die mongolischen Wüstenspringmäuse vielleicht... Wollt ihr welche haben? Nein, wie man die vielleicht ein bisschen dezimieren könnte. Lass doch mal einfach deine 5 Katzen auf die los. Bist du denn wahnsinnig? Nein, das kann ich nicht machen. Doch. Das mache ich nicht. Ja, aber das ist... Nein, wenn dann wollte ich mir eine Schlange holen. Ja, das ist aber noch ekelhafter. Die Schlangen sind ganz cool. Schlangen sind cool. Nein, aber das ist doch ganz schlimm. Die erwürgen doch die armen Mäuschen. Ja, und dann fressen sie die. Dann fressen sie. Bei der Katze geht das vielleicht zack, zack, die knackt das Rückgrat der Maus und... Ach, wir reden hier böse Sachen. Ja, aber die sitzen dann irgendwas vor, die Katzen. Und Schlangen, die machen da Schub und die lassen da keine Sau rein. Das stimmt. Die fressen doch das Köpfchen, nicht Katzen. Dann liegen da überall die Köpfchen durch die Gegend. Das will ich auch nicht. Das, ja. Nein. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich das mit der Schlange mache. Das war jetzt nur eine Idee. Also ich fühle mich eigentlich wohler, wenn ich da mich da reinstürzen kann und... Jetzt erzähl mir bitte nochmal, also sagen Sie noch Motorräder und Fahrräder? Ja. Also ich gehe auf Versteigerung hole mir da Fahrräder und also auch schrottige Fahrräder, weil ich mache da super wieder was raus. Mopeds, die frisiere ich und hole mir die auch irgendwo her und so. Da kriege ich alles sauber, ich mache nichts Schlimmes damit. Und dann heize ich damit durch die Gegend oder verkaufe welche und dann hole ich mir wieder was an. Und wo hast du die Kohle, die Sachen zu kaufen? Ich meine, auch wenn es altes Zeug ist, kostet das ja schon Geld. So, die Eltern haben es doch. Die Eltern, auch die Eltern finanzieren das. Ja, und ich arbeite ja auch nebenbei, ne? Also ich mache Abi nach, aber ich tue nebenbei so 630 Markjobs machen und so und dann finanziere ich mir das. Und da pumpst ich kaufe nicht, ich trinke nicht und dann habe ich dafür Geld. Bist ein ganz ordentlicher Junge. Pumpst das Geld da rein, Mama und Papa geben auch noch ein bisschen Geld. Bist du Einzelkind? Ich glaube ja, ne? Ja. Ich dachte es mir das schon. Ja, und Der verwöhnt es nicht so. Was? Ein bisschen vielleicht. Ja, ich glaube schon, dass ein bisschen. Noch ein bisschen. Und du hast eine Freundin, hält es bei dir aus? Die Sibylle, ja klar. Die Sibylle findet das toll. Ja. Ist die nicht eifersüchtig auf die mongolischen Springmäuse? Manchmal. Ja. Und die legt sich mit dir auch noch in diesen Käfig da? Ja, wir haben jetzt im Sommer, wo es noch richtig warm war, haben wir uns die Luftmatratzen geschnappt und haben darin gepennt. Bist aber auch schon ein bisschen ein Jacker-Typ, ne? Ja. Bisschen so schräg. Durchgeknallt, ja. Durchgeknallt und schräg. Ja, aber man lebt nur einmal. Das ist natürlich ein guter Lebensgrundsatz, ja. Ja, eigentlich du schon. Ich vermute aber auch, dass du nicht so massig Freunde haben wirst, ne? Oh doch. Oh doch. Doch. Alleine schon wegen den Mopeds und so. Weil jeder kommt ja dann an, mach mal dies, mach mal jenes. Stimmt, aber die kommen dann und denken, aber der Mike, so einen kleinen Schuss hat er in der Schüssel, ne? Denken die das? Wissen ja nicht alle, was für ein Geheimnis sich in mein Haus Ja, das wird sich doch bei euch rumgesprochen haben, wenn ihr da solche... Ja, und selbst wenn, ich kann damit leben, also ich kann auch Kritik ertragen. Mhm. Wie fing denn diese wahnsinnige Sammelwut an? Ich habe diese Mäuse, das fing alles mit den Mäusen an, ich habe die gesehen und war sofort verknallt darin. Ich wollte so viele von haben und... Also die sehen so richtig klein, süß und putzig aus. Ja, und die bleiben auch richtig süß, klein und putzig. Wahrscheinlich so klein und braun, ne? Ja, ganz unwahrscheinlich langes Schwänzchen so und spitze Ohren und so halt eben, ja, so eine ganz spitze Schnauze. Mhm. Und haben die alle Namen? Redest du die mit Namen an? Nein, das nicht. Aber nein, die 30, nein. Aber Wellensittiche wollen ja mit Namen anfangen. Lass dir mal 50 verschiedene Namen einfallen und dann können wir euch auseinanderhalten. Das geht nicht. Aber du hast ja in der Tat ein großes Problem. Die vermehren sich ja so rasant. Da hilft auch eine Schlange nicht. Die Schlange frisst dann vielleicht mal ein oder zwei Mäuschen und dann ist die erstmal wieder 3 Wochen satt. Wie willst du denn dieses Problem jetzt lösen mit der Population, die immer mehr und immer größer wird? Ach, ich habe zum Beispiel auch Möglichkeiten, die abzugeben. Da kriege ich sogar Geld für in irgendwelchen Zoohandlungen und so. Da bin ich schon erkundigt und da finde ich schon eine Möglichkeit. Es kostet ja auch eine ganze Menge Geld, die alle am Fressen zu halten, die Tiere, ne? Ja, aber die fressen gerne Papageienfutter. Papageien, na gut, das muss das, man ja... Das tun ich hauptsächlich und wir haben die Käse und sowas, nur alles Mögliche rein da und die fressen alles Mögliche. Zum Schluss, Mike, Hand auf Herz, eine Frage. Wen hast du lieber, die 50 mongolischen Wüstenspringmäuse oder deine Freundin Sibylle? Ach, Jürgen, die Freundin, die geht doch vor, ist ja wohl klar. Das macht dich doch jetzt sehr sympathisch. Ich hatte schon die Sorge, dass du sagst, die mongolischen Springmäuse. Nein. Also ich rede ja ganz gerne mit durchgeknallten Leuten und das bist du und das meine ich gar nicht böse. Das weiß ich, das ne? weiß ich. Ich weiß deine Sendung auch zu schätzen und ich danke dir fürs Zuhören. Das ist sehr nett. Alles Gute und schönen Gruß an Sibylle und die Mama und den Papa. Ja, wünsche ich dir auch. Danke. Okay. Tschüss, ciao. Mike. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Ich wünsche eine gute Nacht. Morgen heißt das Thema schreckliche Orte. 1 Uhr Radio 1 live und WDR Fernsehen. Ciao.